Kundgabennummer 6700 vom 28.11.1956. Erlangen der Freiheit in der Zeit bis zum Ende. Jesus Christus. Es können euch ewig noch die Fesseln der Gefangenschaft drücken. Aber ihr könnet auch in ganz kurzer Zeit ihrer ledig werden. Denn euch stehen wahrlich alle Mittel zu Gebote durch den göttlichen Erlöser Jesus Christus, der für euch gestorben ist am Kreuz. Bedenke dies, dass ihr noch endlose Zeiten werdet schmachten müssen, wenn ihr euch nicht der Gnaden seines Erlösungswerkes bedienet, wenn ihr nicht zu ihm eure Zuflucht nehmet, der allein eure Fesseln lösen kann. Und bedenket, dass euch im Erdenleben davon Kenntnis gegeben wird, welchen Weg ihr gehen müsstet, um eure endgültige Freiheit zu erlangen. So wie ihr völlig ohne Wissen um Jesus Christus und sein Erlösungswerk dahingeht, könnet ihr ihn nicht anrufen um Hilfe. Aber dieses Wissen wird allen Menschen zugeführt, wenn auch in ganz verschiedener Weise. Und die wenigen, denen es vorenthalten bleibt, weil die Reife ihrer Seele noch nicht den Grad erreicht hat, der zur Vollendung auf Erden führen kann, werden im jenseitigen Reich noch zur Kenntnis über ihn gelangen und auch ihrer Fessel frei werden können bei gutem Willen. Aber den Menschen auf Erden bleibt das Wissen um Jesus Christus nicht verborgen. Und wo es nicht von außen an sie herangetragen werden kann, dort vermittelt es ihnen mein Geist, der die Menschen in die Wahrheit leitet, wie ich es verheißen habe. Dieses müsstet ihr wissen, um euch der großen Bedeutung eures Wandels auf dieser Erde bewusst zu sein, dass es einen Weg gibt, um gänzlich frei zu werden und als seliges Wesen in das Lichtreich eingehen zu können, dass ihr alle diesen Weg kennet, aber ihn nun auch gehen müsstet. Ihr alle müsstet den Weg zum Kreuz nehmen. Ihr alle müsstet euch Jesus Christus übergeben, um durch die Pforte zur Seligkeit eingehen zu können. Aber keiner wird ohne Jesus Christus selig werden können, sondern seine Fesseln noch so lange tragen müssen, bis er sich entschließet, diesen Weg zu ihm, den Weg zum Kreuz, zu nehmen. Ihr Menschen habt aber alle nicht mehr lange Zeit. Bedenket dies, dass ihr die Freiheit erlangen könnet, noch in der kurzen Zeit bis zum Ende, dass ihr sie aber auf endlos lange Zeit hinaus euch wieder verscherzet, wenn ihr Jesus Christus ausschaltet, wenn ihr ihn, obwohl ihr ihn kennet und um sein Werk der Barmherzigkeit wisset, ablehnet oder gleichgültig ihm gegenüber bleibt und ihn nicht um Hilfe angeht, auf dem Weg zur Vollendung. Ihr wisset nicht, welch ein Gnadengeschenk für euch bereitliegt, durch das ihr Befreiung findet von ewig langer Haft. Aber es wird euch immer wieder gesagt, ohne euren Glauben zu finden. Ihr könnet nur durch Jesus Christus erlöst werden, von eurer Sündenschuld, von der Gewalt meines Gegners. Ihr brauchet nicht mehr lange unter seiner Herrschaft zu verbleiben. Ihr könntet euch freimachen von ihm und alle Fesseln von euch werfen. Denn einer hilft euch, wenn ihr nur euch an ihn wendet und seine Hilfe erbittet. Und dazu steht euch nur noch kurze Zeit zur Verfügung. Versäumet ihr dies, so bleibet ihr noch endlos lange Zeiten in seiner Gewalt, bis einmal wieder euch die Möglichkeit geboten wird, zu ihm zu rufen, um Erbarmen. Verlängert euch nicht selbst die Zeit eurer Gefangenschaft. Nehmet beglückt die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus entgegen und wendet euch an ihn, dass er auch euch verhelfe zur Freiheit, dass er sein Blut auch für euch vergossen haben möge. Gehet nicht an ihm vorüber, die ihr ihn kennet. Glaubet es, dass nur er euch retten kann von Sünde und Tod, und geht die letzten Schritte eures Entwicklungsganges auf dieser Erde. Gehet hin zum Kreuz von Golgatha, und in seliger Freiheit werdet ihr euch aufschwingen können in das Reich des Lichtes, wo es ewig keine Nacht mehr gibt. Amen.